Ein Bruder hat mich gerade eben darauf hingewiesen, wegen dem Gedicht des Imam Shafi'i. Es waren ja 6 Punkte, ich habe aber 7 erwähnt. Noch einmal, er hat die Punkte erwähnt: Intelligenz, Motivation, Anstrengung, Vermögen. Und dann habe ich 2 Sachen erwähnt, die aber nur eine Sache sind, und zwar Suhbatu Ustadin, also die Begleitung eines Lehrers. Ich habe gesagt, ein Freundeskreis und ein Lehrer. Er sagte aber, rahimahullah, Suhbatu Ustadin, also die Begleitung eines Lehrers und lange Zeit. Also nur, dass ich das noch einmal korrigiere. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir beginnen nun mit dem Werk Nukhbatul Fikr في مصطلح أهل الأثر des Gelehrten الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. Dieses Werk, sagte ich, ist ein Grundlagenwerk, das alle auch an den Unis lernen, in den Hadith-Wissenschaften. Und dabei müssen wir erst einmal eine kurze Einführung in die Hadith-Wissenschaft machen. Die Hadith-Wissenschaft ist die Wissenschaft über die Überlieferungen. Und eins muss man hier klarstellen, diese Wissenschaft existiert nur bei den Muslimen. In keiner anderen Religion und in keiner anderen Wissenschaft gibt es diese Überlieferungswissenschaft. Selbst die Historiker können nicht diese Wissenschaft benutzen, da es keine Überlieferungsketten gibt. Aber im Islam gibt es Überlieferungsketten, die dann studiert werden und geprüft werden auf ihre Authentizität. Und das ist natürlich ein Grund, warum der Islam nie geändert werden kann. Und weil er eben die letzte aller Religionen ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Religion geschützt und gehütet, indem er den Menschen diese Wissenschaft gegeben hat. Zu Beginn gab es den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er hat die Aussagen gesagt und die Sahaba haben es gehört. Es gab Sahaba, die viele Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam kannten, wie Abu Huraira, wie Aisha radiallahu anha, wie Ibn Abbas und andere Sahaba. Und es gab Sahaba, die weniger Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gekannt haben. Und Umar ibn al-Khattab radiallahu anha erwähnte, dass er sich abgewechselt hat mit einem anderen, weil sie erarbeiten mussten. Ein Tag ging Umar radiallahu anha zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und an einem anderen Tag ging eben der andere. Und sie haben sich dann gegenseitig die Ahadith, die sie gehört haben, beigebracht. Es gab keine besondere Hadith-Wissenschaft zu dieser Zeit. Denn man hat ja direkt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam die Überlieferungen gehört. In der Zeit der Tabi'in und danach bildete sich so langsam aber sicher die Hadith-Wissenschaft, weil man umso mehr Personen in der Überlieferungskette vorhanden sind, umso mehr dann eben darauf achten muss, ob denn diese Personen vertrauenswürdig sind oder nicht. Und somit entstand die Hadith-Wissenschaft. Einer der größten Hadith-Wissenschaftler ist Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullahu ta'ala. Er wurde geboren 773 nach der Hijra und starb 852. Und nach Christus wäre das 1372, also geboren und gestorben 1448. Und er hat viele, viele Werke geschrieben in der Hadith-Wissenschaft. Also das Ibn Hajar al-Asqalani ist tatsächlich einer der größten Hadith-Wissenschaftler. Und man nennt ihn Al-Hafidh Ibn Hajar. Al-Hafidh ist ein Titel für Wissenschaftler, für Hadith-Wissenschaftler, je nachdem, wie viele Hadith man kennt und wie sehr man sich damit beschäftigt hat, gibt es einen bestimmten Titel und dazu gehört eben Al-Hafidh. Deswegen, wenn man in den islamischen Büchern liest Al-Hafidh Ibn Hajar, dann wissen wir, okay, es geht hier um einen großen Gelehrten in den Hadith-Wissenschaften. Er hat viele Bücher geschrieben, Eines davon ist dieses Buch, Nukhbatul Fikar, ein kleines Büchlein, ein paar Seiten, 10 Seiten, aber in der er die Hadith-Wissenschaft tatsächlich geordnet zusammengefasst hat. Welche Hadith-Wissenschaft lernen wir hier? Es gibt mehrere Hadith-Wissenschaften. Was wir hier lernen, ist ein Teilgebiet, und zwar, das nennt sich Mustalahul Hadith. Mustalahu al-Hadith. Die Definitionen des Hadith. Also wir lernen hier Definition. Was ist Sahih, was ist Dhaif, was ist Mawquf, was ist Mursal, was ist Mutawatir, was ist Ahad. Definitionen, die wir natürlich benötigen, dann im Verlauf, im weiteren Verlauf der Hadith-Wissenschaften. Es gibt noch andere, es gibt Ilmul Jarh wa Ta'dil, das heißt die Wissenschaft über die Kritik, also die Kritik der Tradenten. Diese Menschen, die das überliefern, diese Überlieferungskette, diese Menschen, die in der Überlieferungskette sind, sind die vertrauenswürdig, nicht vertrauenswürdig? Wo haben sie gelebt, wo haben sie nicht gelebt? Wer ist ihr Lehrer und so weiter und so fort? Also die Kritik der Tradenten. Und es gibt auch die Wissenschaft Ilalul Hadith. Ilalul Hadith sind verborgene Fehler. Verborgene Fehler, die nicht offenkundig sind in der Hadith-Wissenschaft, in den Überlieferungskette. Die Überlieferungskette sieht aus, als ob sie astrein wäre. Allerdings ist da ein verborgener Fehler, und diese Fehler kann nur derjenige herausfinden, der tatsächlich einen sehr, sehr guten Überblick über alle Ahadith hat. Oder über die meisten zumindest. Das ist eines der schwierigsten Wissenschaften, Ilalul Hadith, denn es sind nicht offenkundige Fehler, sondern es sind verborgene Fehler und viele andere weitere Teilgebiete der Hadith-Wissenschaft. Das heißt, nicht, dass jemand denkt, wenn man Nukhbatul Fikr gelernt hat, ist man Hadith-Wissenschaftler. Nein, nein. Dann hat man schon einmal, dann ist man schon mal aufgestanden, um weiterzugehen. Ja? Also man hat den Platz noch nicht verlassen. Gut. Wir fangen dann mal an, inshallah, und im Laufe des Textes werden wir gucken, dass einiges erläutert wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dabei helfen. Ich werde den arabischen Text lesen und dann den deutschen. بإذن الله تبارك وتعالى. الإمام ابن حجر قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Das Lob gebührt Allah, der ewig wissend und fähig ist. Und der Segen und Friede sei auf unserem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, den er zur Menschheit als Vermittler froher Botschaft und als Warner entsandte, sowie auf die Familie Muhammad und seinen Gefährten Frieden in reichlicher Art. أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. Sodann die Werke über die Definitionen der Leute des Hadiths sind zahlreich, ausführlich und zusammengefasst. So baten mich einige Brüder, das Wichtigste davon zusammenzufassen. Ich ging dieser Bitte nach mit der Hoffnung, zu denjenigen zu zählen, die auf diesem Wege schreiten. Erwähnt hier, halten wir mal hier inne, und zwar sagt er, die Werke über die Definitionen der Leute des Hadiths. Istilahu ahlil Hadith. Und das ist eben Mustalahul Hadith. Mustalahul Hadith bedeutet Definitionen des Hadith. Denn Mustalah im Arabischen bedeutet etwas, was man zusammen bestätigt, beziehungsweise wo man einer Ansicht ist. Istalaha, man hat sich eben geeinigt auf eine bestimmte Sache. Und deswegen nennt man Definitionen Istilah. Weil man definiert, alle, die in dieser Wissenschaftsbranche reden, haben gesagt, das ist diese Definition, das ist die Bedeutung. Deswegen Istalaha. Und wir reden hier in der Hadith-Wissenschaft, und zwar in diesem Teilgebiet, Mustalah al-Hadith, über die Definitionen der Hadith-Wissenschaftler. Hier geht es nicht um die Definition der Fiqh-Wissenschaftler oder der Arabisch-Wissenschaftler oder der Tafsir-Wissenschaftler oder der Aqida-Wissenschaftler, auch wenn diese Definition auch benutzen dann, weil man in der Hadith, in der Fiqh-Wissenschaft auch Hadith-Wissenschaft braucht. Kein Faqih kann ohne Hadith-Wissenschaft leben. Kein Mufassir, Tafsir-Gelehrter, kann ohne Hadith-Wissenschaft leben. Diese Wissenschaft, Hadith-Wissenschaft, ist ein Werkzeug. Ilmu alah. Ilmu alah. Also, es ist ein Werkzeug, das der Gelehrte braucht, um zu einem Urteil zu kommen. Ob dieses Urteil in der Aqida ist, ob dieses Urteil im Fiqh ist, ob dieses Urteil im Tafsir ist, wenn jemand Tafsir machen möchte über eine Ayah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dann muss er Hadith-Wissenschaft kennen, um zu prüfen, was Ibn Abbas gesagt hat und ob das Ibn Abbas radiallahu anh tatsächlich gesagt hat oder nicht. Genauso in der Aqida, genauso im Fiqh und so weiter und so fort, auch in der Geschichte. Die islamischen Historiker, dazu zählt auch Ibn Kathir, rahimahullah, Ibn Kathir war Jurist und Historiker, und er hat die Geschichte in seinem großen Werk Al-Bidayatu wa-Nihaya, der Beginn und das Ende, hat er so aufgeschrieben, indem er eben die Überlieferungsketten auch aufgezählt hat, und so auch Imam al-Tabari, auch ein Historiker, Tafsir-Gelehrter und Historiker, der auch diese Ereignisse aufgezählt hat, und zwar mit Überlieferungskette. Das ist etwas, was in der Islamwissenschaft eben vorhanden ist. Er sagt hier, rahimahullah ta'ala, mich baten einige, darüber zu schreiben, und das ist sehr oft der Fall bei den Gelehrten, das findet man immer am Beginn eines Buches von den Gelehrten, ob das nun Ibn Taymiyyah ist oder andere Gelehrte, Ibn Qayyim oder viele, viele, die Bücher schreiben, weil sie eben gefragt wurden, weil sie gebeten wurden, um über ein Thema ein Buch zu verfassen. Also sagt er, ging er dieser Bitte nach, und zwar mit der Hoffnung, zu denjenigen zu zählen, die über die Hadith-Wissenschaft geschrieben haben. Und er möchte also zu denjenigen zählen, die Gelehrte sind. Und er sagt hier, und das zeigt, wie demütig er ist und dass er nicht hochmütig ist, er sagt mit der Hoffnung, ich hoffe, obwohl es ein Hadith-Gelehrter ist, hat nicht gesagt, und natürlich mache ich das, weil ich, wer soll es sonst machen? Nein, nicht so hat er das gesagt, sondern er sagte, ich hoffe, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich dafür belohnt und dass ich dann in dieser Reihe der Hadith-Wissenschaftler aufgezählt werde. Und Ibn Hajar al-Asqalani, wer guckt, was er alles geschrieben hat und was er alles getan hat, weiß, was für ein Gelehrter das ist. Bevor wir weitermachen, und zwar, hier geht es in der Hadith-Wissenschaft um die Sunnah. Also Gegenstandsobjekt ist die Sunnah. Und deswegen müssen wir erst einmal verstehen, was überhaupt Sunnah ist. Und dieser Begriff Sunnah wird in den Islamwissenschaften unterschiedlich benutzt. Also es ist nicht ein Begriff, der nur bei den Hadith-Wissenschaftlern vorhanden ist. Nein, auch die Fiqh-Wissenschaftler benutzen das Wort Sunnah. Auch die Usulul-Fiqh-Wissenschaftler benutzen das Wort As-Sunnah, definieren es aber unterschiedlich. Wer kennt sie? Die unterschiedlichen Definitionen von Sunnah? Was bedeutet das dann bei der Ibadah? Also, was heißt? Ja gut, es ist nicht Pflicht, also was heißt das? Freiwillig. Gut, dann haben wir schon mal die erste Definition. Und zwar ist das die Sunnah bei Fiqh-Gelehrten. Wenn ein Faqih, ein Fiqh-Gelehrter, in einem Buch schreibt, es ist Sunnah, Siwak zu benutzen. Was meint er damit dann? Es ist eine freiwillige Tat. Ist es eine Pflicht? Nein. Die Umsetzung wird belohnt, die Unterlassung wird nicht bestraft. Das ist Sunna bei den Fuqaha. Fuqaha ist Plural von Faqih, also Fiqh gelehrt, ja? Mhm. Das hast du schon gesagt, ja. Ja. Zählen wir mal auf. Also, wie er aussah, seine Handlungen, Taten sind Handlungen, seine Aussagen, seine Bestätigungen, fangen wir mal von vorne an. As-Sunna, du sagtest bei wem? Hadith-Wissenschaftler. Sind die Aussagen, Taten und Bestätigungen und sein Aussehen, sein Charakter und seine Biografie. Das ist die Sunna bei den Hadith-Wissenschaftlern. Also was überliefert wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam an Aussagen, Taten, Bestätigungen, Eigenschaften des Aussehens, Eigenschaften des Charakters und Biografie. Also, ma uthira ala nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin, au fi'lin, au taqririn, au sifatin, khilqiyatin, au khuluqiyatin, au sira. Das ist die Definition der Sunnah bei wem? Bei den Hadith-Wissenschaften. Die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind klar. Innama al-a'malu bin-niyyat, zum Beispiel, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aytumuni. Usalli, khudu anni manasikakum. Das sind Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was sind Taten des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Zum Beispiel, es wurde überliefert, wie er Wudu macht. Dass ein Sahabi sagt, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Wudu gemacht oder so hat er seine Umrah gemacht und so weiter und so fort. Also, jemand überliefert die Taten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Bestätigungen sind weder Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam noch seine Taten, sondern Aussagen oder Taten eines anderen, die aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestätigt hat. Ein anderer hat etwas gesagt, ein anderer hat etwas getan, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es bestätigt. Die Formen der Bestätigung sind unterschiedlich. Entweder er bestätigt, indem er es sagt, es ist richtig. Oder er bestätigt, indem er ruhig ist, indem er nichts sagt. Warum ist, das, also wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht redet, warum ist das eine Bestätigung? Barakallahu fik. Die Regel sagt, لا يجوز تأخير البيان عن الحاجة. Es ist nicht erlaubt, aufzuklären, wenn es nötig ist. Entschuldigung, es ist nicht erlaubt, nicht aufzuklären, wenn es nötig ist. Also er sieht einen Fehler, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er darf nicht ruhig sein und sagen, egal. Nein, denn er ist ja Gesandter, er ist Vorbild, alaihi salatu wasallam. Sobald er einen Fehler sieht, sagt er, es ist falsch. Der Umkehrschluss lautet, wenn er etwas sieht und er ist ruhig, was ist es dann? Es ist richtig. Die Bestätigung zum Beispiel, als die Gefährten nach Bani Qurayza gehen sollten und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, betet erst in Bani Qurayza. Ein Teil der Gefährten beteten auf dem Weg, der andere Teil betete erst dort. Als sie zurückkamen und ihm das erklärt haben, hat er beide bestätigt. Also weder er ist hingegangen, noch hat er gebetet, sondern die Sahabe haben etwas getan und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie bestätigt. Sehr schön. Das waren also die Bestätigungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann haben wir die Eigenschaften des Aussehens. Wie groß er war, wie er geht, wie er welche Haare er hatte, wie viele graue Haare hatte er, wie war sein Bart und so weiter, wie war sein Lächeln, wie war seine Hand, wie war sein Gesicht und so weiter und so fort. Eigenschaften, äußerliche Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist auch Gegenstand der Hadith-Wissenschaft. Die interessieren sich auch dafür. Die Fuqaha sagen, das ist keine Erkenntnisquelle. Warum? Weil die sagen, was soll ich denn umsetzen nun, wenn ich weiß, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war so und so groß. Kann ich das nachmachen? Kann ich ja nicht. Ja? Und deswegen, der Faqih will ja etwas Praktisches. Ja? Aber der Hadith-Wissenschaftler sagt, das ist egal. Ich will alles wissen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann haben wir gesagt, die Eigenschaften des Charakters. Wie war seine Feinfühligkeit, wie war er mild mit den Menschen, seine Barmherzigkeit mit den Menschen und so weiter und so fort. Sallallahu alaihi wasallam. Und die Biografie. Wo ist er hingegangen, was hat er getan, was ist ihm passiert. All das gehört zu der Hadith-Wissenschaft, also zur Sunnah. Dann haben wir die Usul al-Fiqh gelehrt. Für was interessieren die sich? Oder wie definieren sie As-Sunnah? Ja? Nein. Der Usul al-Fiqh Gelehrte interessiert sich für die Quellen. Woher entnehme ich, was erlaubt und was verboten ist? Also interessiert er sich für was? Ja, es geht ja nur um Sunnah jetzt. Ja, aber wie definiert er Sunnah? Was ist für ihn Sunnah dann? Aussagen? Weil von den Aussagen kann ich ja lernen, ob etwas halal oder haram ist, oder makruh oder mustahab und so weiter. Was noch? Die Taten und Bestätigung. Das heißt, als Sunnah bei den Usul al-Fiqh Gelehrten sind Aussagen, Taten und Bestätigung. Diese drei Definitionen. Es gibt natürlich auch in der Aqidah-Wissenschaft wird As-Sunnah benutzt als Synonym für Aqidah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal hat ein Buch geschrieben, das heißt Usul al-Sunnah. Er meint jetzt nicht die Grundlagen, Usul heißt Grundlagen, der freiwilligen Taten. Nein. Oder der Eigenschaften des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Nein, er meint damit Aqidah. Das heißt, auch in der Aqidah-Wissenschaft wird Sunna benutzt als Synonym für Aqidah, also für Glaubenslehre. Usul al-Sunnah bedeutet also die Grundlagen der Glaubenslehre. Denn die Glaubenslehre basiert auf Koran und Sunnah. Sehr schön. Das ist also die Sunnah. Und für die Hadith-Wissenschaften, was wir jetzt hier lernen, ist was für eine Definition bindend? Die Reihenfolge? Alles, was überliefert wurde über den Propheten sallallahu alaihi wasallam an Aussagen, Taten, Bestätigungen, Eigenschaften des Aussehens und Eigenschaften des Charakters und Biografie. Gut. Dann kommt der Imam Ibn Hajar al-Asqalani nun zum eigentlichen Thema und sagt, فَأَقُولُ الْخَبَرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ بِلَا عَدَدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَعَ حَصْرٍ بِمَا فَوْقَ الْإِثْنَيْنِ أَوْ بِهِمَا أَوْ بِوَاحِدٍ فَالْأَوَّلُ الْمُتَوَاتِرُ الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ الْيَقِينِي بِشُرُوطِهِ والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم والرابع الغريب. Er sagt nun, die Überlieferung, al-Khabar, hat entweder Wege ohne eine bestimmte Anzahl beziehungsweise mit einer Einschränkung auf mehr als zwei oder auf eben diese beiden oder auf eine. Der erste ist Al-Mutawatir, der mehrfach überlieferte, welcher auf das sichere Wissen hinweist bei entsprechenden Voraussetzungen. Der zweite ist Al-Mashhur, der Bekannte, und Al-Mustafid, der Verbreitete in einer Ansicht. Der dritte ist Al-Aziz, der Seltene. Und dies ist keine Voraussetzung für den Sahih, der Starke, im Gegensatz zu denjenigen, die es voraussetzen. Das vierte oder der vierte ist Al-Gharib, der Fremde. Dies sind nun vier Formen der Ahadith. Ja, also er geht gleich ins Eingemachte und beginnt hier mit der Einteilung der Ahadith. Der Hadith, er sagte hier Al-Khabar. Was ist denn bitte schön Al-Khabar? Al-Khabar bedeutet auf Deutsch die Überlieferung, die Nachricht. Ja? Al-Khabaru, da sind sich die Hadith-Wissenschaftler nun nicht einig. Einige sagen, Al-Khabar ist ein Synonym für Al-Hadith. Al-Khabar und Al-Hadith ist das Gleiche. Andere sagen, nein, Al-Hadith ist eine Überlieferung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und Al-Khabar ist eine Überlieferung eines anderen, also entweder Gefährten oder Tabi'i. Das sind eben verschiedene Definitionen. Und hier, Al-Imam ibn Hajar benutzt nun Al-Khabar allgemein und unterteilt ihn. Denn in der Hadith-Wissenschaft geht es uns nicht nur um die Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wir wollen ja auch wissen, was haben die Gefährten gesagt. Wir wollen ja auch wissen, was haben die Tabi'in gesagt. Warum wollen wir das wissen? Reicht das nicht aus, wenn wir einfach nur wissen, was der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat? Bitte? Genau. Wir müssen ja Al-Quran und Sunna so verstehen, wie die Gefährten es verstanden haben. Wer sagt denn das? Bitte schön, dass es so sein muss. Allah Azza wa Jal sagt, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Wenn sie so glauben, wie ihr glaubt, dann sind sie rechtgeleitet. Umkehrschluss heißt was? Wenn sie nicht so glauben, wie ihr glaubt, dann sind sie irregeleitet. Das heißt, damit wir uns schützen vor der Irreleitung, muss ich was machen? Ich muss so glauben und so den Islam verstehen, wie die Gefährten. Das sagt Allah im Koran. Und deswegen kann niemand herkommen und sagen, ich verstehe nun den Koran anders. Ich werde ihn anders interpretieren. Allah Azza wa Jal sagt, das liegt nicht in deiner Hand, sondern du musst Al-Quran und Sunna so verstehen, wie die Sahaba es verstanden haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die besten Menschen, khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Die besten Menschen sind meine Generation, dann die danach, dann die danach. Also die besten Generationen sind die Generation der Sahaba, dann die Generation der Tabi'in, dann die Generation der Tabi'in. Die Tabi'in sind die Nachfolger und Tabi'in sind die Nachfolger der Nachfolger. Ja? Das heißt, wir müssen uns daran halten, wie sie den Islam verstanden haben, weil sie die besten Menschen sind. Und wir wollen ja auch zu den Besten gehören, also müssen wir den Islam so verstehen, wie sie es verstanden haben. Deswegen geht es in der Hadith-Wissenschaft nicht nur um die Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sondern auch um die Aussagen der Sahaba und die Aussagen der Tabi'in, wie wir sehen werden. Und alles hat eine bestimmte Definition, wenn wir gucken, was ist der Unterschied zwischen Marfu' und Maqtu' und Mawquf, dann werden wir sehen, dass es eben verschiedene Ebenen sind oder Arten sind, je nachdem, wer redet nun. Wessen Aussage ist es? Ist es die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, oder ist es die Aussage eines Gefährten, oder ist es die Aussage eines Tabi'i? Gut, die Ahadith, liebe Geschwister, egal nun, ob es ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist oder eines anderen, besteht aus zwei Sachen. Einmal den Text, den sogenannten Metten, Al-Metten, und die Überlieferungskette, also As-Sanad oder auch Isnad genannt. As-Sanadu, die Überlieferungskette, wird definiert als der Weg des Textes. Der Weg, der führt zum Text. Das bedeutet, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, was ist das? Das ist der Text. Also auf Arabisch? Al-Matn. Wenn ich jetzt sage, rawal imam Malik an Nafi' an Abi Zinad an al-A'raj und so weiter und so fort, diese Überlieferungskette, dann ist diese Überlieferungskette was? Al-Isnad oder As-Sanad. Al-Isnadu ist ein substantiviertes Verb. Also das bedeutet, du gibst einen Weg. Und As-Sanad ist der Weg selbst. Isnad, Asnad al-Shay, also er hat ihm einen Weg gegeben. Er hat gezeigt, wo es hingeht. Was-Sanadu ist eben der Weg an sich. Aber das benutzt man als Synonym. Du kannst Isnad sagen, der Isnad ist zum Beispiel schwach oder der Sanad ist schwach, das gehupst wie gesprungen. Auf jeden Fall, in der Hadith-Wissenschaft untersuchen wir beide Teile, sowohl den Matn als auch den Isnad. Sowohl den Matn als auch den Isnad. Aber jetzt interessieren wir uns für den Isnad, für die Überlieferungskette oder Tradentenkette. Diese Tradentenkette besteht aus Menschen, Personen. Und jede Person ist eine Ebene. Tabaqa. Ist eine Ebene, also Tabaqa. Und Plural von Tabaqa ist Tabaqat. Wir reden von Tabaqatu Sahaba, die Ebene der Gefährten. Wir reden von Tabaqatu At-Tabi'in, die Ebene der Tabi'in. Tabaqatu Tabi'i At-Tabi'in und so weiter und so fort. Oder man findet auch, dass man sagt Tabaqatu Az-Zuhri, also die Ebene, die Generation des Gelehrten Az-Zuhri und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir nun den Isnad überprüfen, dann müssen wir diese Tabaqat überprüfen, also diese verschiedenen Ebenen, die Ebene der Gefährten, die Ebene der Tabi'in und so weiter und so fort, bis zum eigentlichen Überlieferer, der dann ein Imam Bukhari ist oder ein Imam Ibn Majah ist oder Abu Dawud oder Muslim und so weiter, wie sie alle heißen, rahimahumullah ta'ala, rahmatan wasi'an. Also dieser Isnad beginnt beim Sahabi und endet bei dem Überlieferer, der eben dieses Buch dann verfasst hat und der diesen Hadith eben bekannt gegeben hat in seinem Werk. Diese Überlieferungskette unterteilt sich nun in zwei Teile. Entweder wir haben mehrere Wege oder wir haben wenige Wege. Das heißt, ein Hadith in Hinsicht auf der Anzahl der Wege, nicht in Hinsicht auf der Authentizität. Jetzt geht es nicht darum. Natürlich hat die Anzahl der Wege einen Einfluss, ob er sahih ist oder nicht. Aber es geht nicht darum, ist er sahih oder nicht. Jetzt geht es nur darum, hat er einen Weg oder hat er mehrere Wege. Hier gibt es zwei Arten und die muss man eben kennen. Und zwar gibt es entweder den Hadith Mutawatir oder den Hadith Ahad. Das heißt, wenn wir so ein Organigramm machen wollten, dann schreiben wir Al-Khabar oder Al-Hadith, teilt sich in zwei Teile auf. Mutawatir und Ahad. Mutawatir bedeutet mehrfach überliefert und Ahad bedeutet einfach überliefert. Ist das klar? So. Was sagt er nun, der Gelehrte Ibn Hajar al-Asqalani? Er sagt, die Überlieferung, also al-Khabar, hat entweder Wege ohne eine bestimmte Anzahl, also viele Wege, beziehungsweise mit einer Beschränkung oder Einschränkung auf eine bestimmte Anzahl. Mutawatir, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Anzahl. Ahad mit einer Beschränkung auf eine bestimmte Anzahl. Was sagt er nun? Oder eine Einschränkung auf mehr als zwei oder auf eben diese beiden, also auf zwei. Es ist beschränkt auf wie viele Wege? Zwei Wege. Oder auf einen. Einen was? Einen Weg. Und das ist die Systematik, die eben bei Ibn Hajar so gut ist. Er ordnet es sehr gut auf, deswegen ist Nukhbatul Fikar eines der besten Einführungen in Mustalah al-Hadith. Also, noch einmal das Schema. Wir haben einen Hadith, entweder ist er Mutawatir, wie viele Wege? Viele. Oder wir haben Ahad, und dieser Ahad teilt sich auf in drei Arten. Okay? Was hat er nochmal gesagt? Entweder nicht eingeschränkt oder eingeschränkt. Und dieser Eingeschränkte ist entweder eingeschränkt auf was? Auf mehr als zwei, also wie viel? Drei. Oder auf zwei oder auf ein. Ist das klar oder nicht? Das bedeutet, wir haben drei Arten von Al-Hadith, Al-Ahad. Einfach überlieferte Ahadith gibt es drei Formen. Entweder wir haben drei Wege oder wir haben zwei Wege oder wir haben einen Weg. Und jeder von denen hat einen Namen. Aber dazu kommen wir später bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nun ist inshallah al-adhan. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben vorhin die Aussage des Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah erwähnt, dass er eben den Hadith al-Khabar unterteilt hat, entweder mit mehreren Wegen, und er sagte hier ohne eine bestimmte Anzahl, oder mit einer Einschränkung, mit einer bestimmten Anzahl. Also, den einen nennen wir Mutawatir und den anderen nennen wir Ahad. Oder man sagt auch Khabarul Wahid. Khabarul Wahid. Ahad oder Khabaru al-Wahid. Fangen wir mit dem Mutawatir an. At-Tawatur bedeutet eben die Mehrfachüberlieferung. Und die Definition der Gelehrten besagt, dass es ein Hadith ist, der von sehr vielen Menschen überliefert wird, sodass ein Übereinkommen über eine Lüge normalerweise nicht möglich ist. Also noch einmal. Das ist Al-Hadith al-Mutawatir, ist der Hadith, der von einer Anzahl von Überlieferern überliefert wird, der Und diese Anzahl lässt es nicht zu, dass sie sich einigen zu lügen. Ja? Das bedeutet, diese Anzahl an Menschen, die das überliefern, die können es unmöglich gelogen haben, sich geeinigt haben, wisst ihr was, lasst uns mal lügen. Ja? Und hier gibt es unterschiedliche Ansichten der Gelehrten, wie viel es sein müssen. Einige sagen, alles was mehr als Ahad ist, ist Tawatur. Und was ist mehr als Ahad? Mehr wie drei, denn wir haben ja gesagt, die Einschränkung entweder mehr als zwei, also drei, oder zwei oder eins. Alles was mehr als drei Wege hat, nennt man dann Mutawat. Andere sagen, nein, es müssen sieben sein. Andere sagen, nein, es müssen zehn sein. Andere sagen, nein, bis zu 300. Das heißt, es gibt verschiedene Ansichten unter den Gelehrten. Es gibt nicht eine Ansicht. Ab da fängt Tawatur an. Man ist sich aber einig, dass Ahad 1 bis 3 ist. 1 bis 3, da reden wir von einem Hadith Ahad. Und über 3, da sind sich nun die Gelehrten nicht einig, ob es nun ein Tawatur ist oder nicht. Wichtig ist was? Wann reden sie von Tawatur? wenn es unmöglich ist, dass sie sich einigen zu lügen. Wenn drei verschiedene, wenn vier verschiedene oder fünf verschiedene Menschen aus verschiedenen Orten den gleichen Hadith sagen, dann ist es unmöglich, dass sie gelogen haben, weil früher gab es ja kein Internet und WhatsApp und so weiter, dass du, weißt du was, sag mal, dass der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Und wenn du also an verschiedenen Orten ein und denselben Hadith wiederfindest, dann weißt du, dieser Hadith ist eben authentisch. Vorausgesetzt ist aber hier, dass dieser Tawatur, beziehungsweise diese Mehrfachüberlieferung, in jeder Ebene der Tradentenkette stattfindet, nicht nur in einer. Also wir benötigen mehrere Sahaba und mehrere Tabi'in und mehrere Tabi'in und so weiter und so fort. Die ganze Überlieferungskette, Ebene für Ebene, muss mehrfach besetzt sein. Das heißt, stellen wir uns vor, fünf Sahaba hörten den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Okay? Sagen wir mal, Umar ibn al-Khattab und Abdullah ibn Umar und Ibn Abbas und Abu Bakr und Uthman und Ali radiallahu anhu. Das sind sechs. All diese haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, wie er etwas gesagt hat. Aber nur einer von denen hat es weitergegeben an die Tabi'in. Aus irgendeinem Grund. Nur Umar ibn al-Khattab hat es einem Tabi'i weitergegeben. Dieser Tabi'i hatte nun 100 Schüler. Und jeder Schüler von denen hatte 50 Schüler. Und jeder Schüler von dem hatte 10 Schüler. So, und dann kommen wir zu Al-Bukhari. Hört die Kette auf. Das heißt, wir haben 6 Sahaben. Wir haben einen Tabi'i. Wir haben 100 Tabi'i. Und wir haben danach die Generation, rechnet es selbst aus. Was hab ich gesagt? Auf jeden Fall viele. Ist das jetzt ein Hadith? Ahad oder Mutawatir? Aber wurde doch mehrfach überliefert. Es sind ja mehrere Sahaba, die es gehört haben. Warum ist er Ahad? Weil in der Tabaka der Tabi'in haben wir wie viele? Nur einen. Das heißt, At-Tawatur, die Voraussetzung für Tawatur ist, dass diese mehrfache Überlieferung in jeder Ebene, also in jeder Tabaka stattfindet, nicht nur in einer oder zwei. Also von Beginn des Isnad, das ist der Sahabi, bis zum Schluss des Isnad, das ist der Überlieferer, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ahmad, Malik und so weiter und so fort, da muss in jeder Ebene müssen mehrere sein, die es aufgenommen haben, diesen Hadith, und dann eben weitergegeben haben. Erst dann reden wir von Tawatur. Ist das klar? Jetzt gibt es hier zwei Sorten von Tawatur. Nochmal zum Organigramm, das hier eingeprägt werden sollte. Wir haben gesagt, wir haben Hadith oder nennen ihn Khabar oder Athar. Es gibt mehrere Begriffe. Wir sagen, Al-Hadith teilt sich auf in Hinsicht auf was? Anzahl der Überlieferer oder Anzahl der Wege. In Mutawatir und in Ahad. Ahad, wie wir gleich sehen werden, teilt sich auf in wie viele? In drei Arten. Drei Wege, zwei Wege, ein Weg. Al-Mutawatir teilt sich auf in einem mutawatir lafzi, wortwörtlichen oder wörtlichen, eine wörtliche Mehrfachüberlieferung, und mutawatir ma'nawi, also einer sinngemäßen Mehrfachüberlieferung. Also wir haben zwei Arten von Tawatur. Einer wörtlichen Mehrfachüberlieferung, mutawatir lafzi, und wir haben einen Mutawatir Ma'nawi, also einen sinngemäße Mehrfachüberlieferung. Was ist der Unterschied? Nun, der Unterschied sagt ja schon der Name. Al-Mutawatirul-Lafzi, der wörtliche Mutawatir, ist jener Hadith, der Wort für Wort so mehrfach überliefert wurde. Diese Wortwahl wurde mehrfach überliefert. Zum Beispiel den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wer über mich lügt, und zwar absichtlich, der soll sich auf seine Strafe in der Hölle vorbereiten. Dieser Hadith wurde so, wie er ist, wörtlich über 70 Mal überliefert. Und dann natürlich auch mehrfach in allen Ebenen. Wie gesagt, wenn es eine Ebene gibt, in der es nur einen gibt, beziehungsweise zwei, beziehungsweise drei, dann reden wir von Ahad. Al-Mutawatir al-Ma'nawi ist eine sinngemäße Mehrfachüberlieferung. Was heißt das? Genau, also wenn der Wortlaut nicht der gleiche ist, aber der Sinn, die Bedeutung. Zum Beispiel die Ahadith über das Streichen über die Socken. Das ist nicht ein und derselbe Wortlaut. Also wir haben nicht ein und denselben Wortlaut, der so oft überliefert wurde. Aber verschiedene Wortlaute wurden so oft überliefert, dass sie den Tawatur, die Mehrfachüberlieferung, erreicht haben. Und alle besagen was? Dass man über die Socken streichen darf. Und deswegen, das Streichen über die Socken ist eine Angelegenheit, die mehrfach überliefert wurde. Oder zum Beispiel das Heben der Hände beim Dua. Das wurde mehrfach überliefert. Nicht das Heben der Hände nach jedem Gebet. Nicht das. Das wurde gar nicht überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er nach Abschluss jedes Gebetes seine Hände gehoben hat. Nein. Sondern abgesehen davon, hat er seine Hände gehoben, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, und das wurde mehrfach überliefert, aber nicht im Wortlaut, sondern in anderen Wortlauten, in verschiedenen Wortlauten, aber die Bedeutung ist die gleiche, und zwar was? Dass man die Hände beim Dua heben soll. Ist das klar? Das ist der Unterschied zwischen einem Tawatur lafzi, also einem wörtlichen Tawatur, also eine wörtliche Mehrfachüberlieferung, und einem Tawatur ma'nawi, also einer sinngemäßen Mehrfachüberlieferung. Ist das klar? Also haben wir Tawatur, zwei Sorten. Kommen wir nun zu dem Ahad. Hier sagte der Imam, rahimahullah ta'ala, der erste ist Al-Mutawatir, das haben wir schon erklärt. Und er sagte, welcher auf das sichere Wissen hinweist, bei entsprechenden Voraussetzungen. Al-Mutawatir, den brauchen wir gar nicht zu prüfen. Also die Hadith-Wissenschaftler prüfen nicht die Ahadith, die Mutawatir sind. Sie prüfen sie, ob sie Mutawatir sind. Das ja. Aber sie brauchen dann nicht jeden einzelnen Überlieferer zu überprüfen. Warum? Weil es unmöglich ist, dass sie lügen, weil sie so viele sind. Also wenn sie etwas prüfen, prüfen sie nur, dass tatsächlich hier ein Tawatur stattfindet. Ob wörtlich oder sinngemäß. Aber beim Ahad, da müssen wir die einzelnen Überlieferer überprüfen. Ja? Die erste Sorte des Ahad, sagte er, er hat ja Tawatur als erstes genannt, und dann sagt er der zweite, und das ist der erste vom Ahad. Der zweite ist Al-Mashhur. Al-Mashhur. Al-Mashhur zu Deutsch also der Bekannte. Al-Mashhur und Al-Mustafid. Al-Mustafidu. Und das ist der Verbreitete in einer Ansicht. Was heißt in einer Ansicht? Das bedeutet, es gibt Gelehrte, die benutzen den Begriff Al-Mashhur für Al-Mustafid und Al-Mustafid für Al-Mashhur. Also Synonyme. Was ist Al-Mashhur? Al-Mashhur ist der Hadith, der von drei Überlieferern überliefert wird. Das heißt, wir haben in einer Ebene drei Überlieferer. Es kann sein, dass es in der ersten Ebene 10 sind, in der zweiten Ebene 20 sind, in der dritten Ebene 50 sind, in der vierten Ebene dann sind es nur drei. Dann haben wir was? Dann haben wir ein Ahad. Und welche Sorte von Ahad? Al-Mashhur. Okay? Also, wenn in einer Tabaka, in einer Ebene der Überlieferer, wenn wir da eine Anzahl finden von nur drei, dann reden wir hier von was? Von einem Mashhur. Das heißt, zum Beispiel, wir haben 10 Sahaba, die den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört haben. Okay? Jeder Sahabi hat 5 Schüler, zum Beispiel, von den Tabi'in. Da sind wir immer noch bei was? Bis jetzt? Mehrfach. Bis jetzt Tawatur. 10 Sahaba. Jeder von denen hat 5 Schüler. Da sind wir immer noch beim Tawatur. Jetzt haben aber von diesen 5 Schülern der Sahaba, einer von denen hat nur 3 Schüler gehabt. Nur 3 Schüler gehabt. Und die 3 Schüler hatten dann 30 und die haben dann 100 und so weiter und so fort. Okay? Achtung, dann ist der Weg jetzt von diesem Tabi'i. Wir hatten 10 Sahaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alle haben viele, okay? Das sind alles Wege jetzt. Ja, du musst dir vorstellen, wie auf einer Autobahn, mehrere Spuren. Die Spur von Ibn Abbas, von Abu Huraira, von Aisha, von Khadija, von und so weiter und so fort. Okay? So. Aber jetzt, und 9 von diesen 10 haben mehrfach Überlieferungen. Bei denen ist alles astrein. Aber eine Spur, da haben wir nur 3 Schüler von diesem Tabi'i und nicht mehr. Dann ist dieser eine Weg an sich, nicht die anderen, dieser eine Weg ein Ahad, aber die anderen sind Mutawatir. Ist das klar? Im Endeffekt sagst du was über diesen Hadith jetzt? Dass er Mutawatir ist natürlich. Warum? Weil dieser Hadith hat mehrere Wege. Einer davon ist nur einfach überliefert, aber die anderen Wege sind mehrfach überliefert. Ist das klar? Sehr schön. Also Al-Mashhur, das ist derjenige Hadith, der in einer Tabaka nur 3 hat. Nur 3 Überlieferer hat. Und dieser Al-Mashhur wird auch Al-Mustafid genannt. Der nächste ist Al-Aziz. Al-Aziz, also der Seltene. Al-Aziz, also der Seltene. Und der Seltene hat wie viel? 2. Das heißt, wir haben in einer Ebene nur 2. Und dieser Aziz, einige sagen, ein Hadith sahih ist erst dann sahih, wenn er mindestens 2 Überlieferer hat in allen Ebenen, in allen Tabakat. Und das ist die Ansicht der Mu'tazila. Und das ist nicht richtig, ja, sondern Al-Hadith kann auch sahih sein, wenn nur einer ihn überliefert. Es muss nicht sein, dass überall 2 sind, nein. Und deswegen sagte er hier, der dritte ist Al-Aziz, der Seltene, und dies ist keine Voraussetzung für den Sahih, der Starke, im Gegensatz zu denjenigen, die es voraussetzen. Und wer sind das? Die Mu'tazil haben gesagt, nein, Sahih kann er erst dann sein, wenn es mindestens 2 sind in jeder Ebene, die ihn überliefern. Wenn es nur einer ist, egal wie vertrauenswürdig und wissend und so weiter er ist, das reicht nicht aus. Für uns ist dieser Hadith nicht sahih. Und das ist nicht die Ansicht der Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Der vierte Warum der vierte? Weil er eben vom Tawatur begonnen hat zu zählen. Tawatur, Mashhur, Aziz. Und der vierte nun ist Gharib. Al-Gharib bedeutet der Fremde. Hier sagt er nun weiter, وَكُلُّهَا سِوَ الْأَوَّلْ أَحَادْ وَفِيهَا الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودْ لِتَوَقُّفِ الْإِسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِهَا دُونَ الْأَوَّلِ وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا مَا يُفِيدُ الْعِلْمِ النَّظَرِي بِالْقَرَائِنِ عَلَى الْمُخْتَارِ ثُمَّ الْغَرَابَةِ. Gut, das ist dann ein anderer Punkt. Also, er sagt hier, und alle außer dem ersten gehören zum Ahad. Also, welche Ahadith gehören zum Ahad? Welche? Mashhur, Aziz, Gharib. Mashhur, Aziz, Gharib. Das sind die drei Sorten des Ahad. Mashhur sind wie viele Überlieferer? Drei. Aziz, zwei. Gharib, ein. Ein Überlieferer. Wer kennt ein Beispiel für Al-Gharib? Also er sagt hier, und alle außer dem ersten gehören zum Ahad, also einfach Überlieferte. Darunter sind akzeptable und inakzeptable. Also beim Ahad müssen wir gucken, ob sie authentisch sind oder nicht. Nicht jeder Hadith Ahad ist authentisch, im Gegensatz zum Mutawatir, wo wir gesagt haben, wenn er Mutawatir ist, dann ist er sahih. Ja? Da deren Nutzung zur Argumentation von der Situation der Tradenten abhängig ist. Das bedeutet, die Nutzung dieser Ahadith, darf ich sie nutzen, um Urteile zu fällen? Darf ich sie nutzen, um etwas herauszunehmen aus diesen Ahadith? Das darfst du erst, wenn die Tradenten alle in Ordnung sind. Aber wenn darunter Leute sind, die zum Beispiel nicht gut überliefern oder Lügner sogar sind und so weiter, dann kannst du den Hadith nicht mehr benutzen, weil er da'if ist, weil er schwach ist. Ja? Im Gegensatz zum ersten, also im Gegensatz zum Mutawatir. Denn der Mutawatir, wie gesagt, der ist authentisch. Es kann durch Hinweise, Qara'in, zum theoretischen Wissen führen, wie es die auserwählte Ansicht besagt. Also er sagt hier, Al-Hadith al-Ahad kann zum Wissen führen, und zwar zum theoretischen, also Al-Ilm al-Nazari, im Gegensatz zum Ilm al-Yaqini, zum gewisshaften Wissen. Aber hier müssen wir eines hervorheben. Al-Hadith al-Ahad mit all seinen Formen, wenn er authentisch ist, und das werden wir noch sehen, wann er überhaupt authentisch ist, ist als Quelle zu nutzen, sowohl im Fiqh als auch in der Aqidah. Die Gelehrten oder die islamischen Gruppierungen sind sich alle einig, dass man Al-Hadith eben benutzt im Fiqh. Ja? Aber hier gibt es einige, die sagen, in der Aqidah nimmt man kein Hadith Ahad. Also keine einfach überlieferten Ahadith, wie es die Mu'tazila sagen und die Asha'ira und die ihnen folgen. Aber die richtige Ansicht der Ahlus Sunnah wal Jama'a ist, dass man die Ahadith auch in der Aqidah auch nimmt, auch wenn sie Ahad sind. Wobei jetzt diese Gruppen unterschiedlicher Ansicht sind, nimmt man sie überhaupt oder man nimmt sie zwar, aber wer sie leugnet, wird kein Käfer und so weiter. Das ist wieder eine andere Diskussion. Wichtig für uns ist, derjenige, der einen Hadith hört, der authentisch ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, der muss ihn auch annehmen. Auch wenn es in der Aqidah ist. Auch wenn es über Eigenschaften Allahs geht. Auch wenn es über die verborgene Welt geht. Über die Strafe im Grab. Über Ad-Dajjal und so weiter und so fort. Und man muss wissen, dass die meisten Ahadith Ahad sind. Und nicht Mutawatir. Es gibt viel mehr Ahad als Mutawatir. Aber man nimmt Al-Ahad nur dann, wenn der Hadith authentisch ist. Also entweder Sahih oder Hasan, das werden wir noch sehen, bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Und ich hatte schon einmal erwähnt, dass der Beleg für die Akzeptanz der Ahadith, die Ahad sind in der Aqidah, unter anderem ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabal und Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma geschickt hat zur Da'wah. Und er hat gesagt zu Muadh ibn Jabal, du wirst Leute des Buches finden. Er ging zum Jemen. Du wirst Leute des Buches finden, also Ahlul Kitab, so soll das Erste sein, wozu du sie aufrufst, dass sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Wenn sie dir folgen, dann sage ihnen, dass Allah ihnen 5 Gebete am Tag und in der Nacht auferlegt hat. Wenn sie dir folgen und so weiter, die ganzen 5 Säulen des Islams. In diesem Hadith wird was belegt? In diesem Hadith wird belegt, dass Rasul alayhi salatu wasalam eine bzw. 2 immer noch Ahad, ja, 2 Personen geschickt hat, die auch zur Aqidah aufgerufen haben, weil Al-Shahada, La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ist auch Aqidah, oder nicht? Dass man das bezeugt und sich bekennt dazu. Und Rasul alayhi salatu wasalam hat nicht gesagt, ach ja, ich schicke euch, um Al-Aqidah beizubringen, also muss ich mindestens 4 oder 5 schicken. Nein, sondern einer bzw. 2 haben hier ausgereicht. Und das ist ein Beleg dafür, dass wir in der Aqidah auch einfach überlieferte Ahadith nehmen und akzeptieren und sie auch für die Aqidah als Quelle nutzen. Das ist bezüglich des Hadith Al-Ahad. Und danach kam Imam Ibn Hajar und sagte, ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. Er sagt, also weiterhin ist die Fremdheit al-Gharaba, der Hadith, der nur von einem überliefert wird in einer Ebene, heißt was? Al-Gharib. So, das Substantiv nennt man al-Gharaba. Das ist der fremde Hadith, also die Fremdheit. Also die Tatsache, dass es nur einen gibt, nur einen Überlieferer, sagt er. Weiterhin ist die Fremdheit, also dass es nur einen Überlieferer gibt, entweder im Ursprung der Tradentenkette oder nicht. Was soll denn das bitte schön bedeuten? Wo ist der Ursprung der Tradentenkette? Ja, wo ist denn bitte schön der Anfang? Vom Sahabi, genau. Das heißt, wir unterteilen nun noch einmal Al-Gharib in 2 Teile. Und diese Art des Hadith Gharib nennt man Fard. Fard, also einzeln. Ja? Also Fard, Plural von Afrad, Singular von Afrad.